Kundgabe 6294. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.06.1955. Wirksames Gnadenmittel. Unbegrenzt stehen euch meine Gnadengaben zur Verfügung, weil meine Liebe zu euch unbegrenzt ist und alles tut, um euch zur Seligkeit zu verhelfen. Und so auch ist die Zuleitung meines Wortes eine ungewöhnliche Gnadengabe, die euch zur restlosen Erlösung aus der Form, zur völligen Vergeistigung verhelfen kann, noch während eures Erdenlebens. Denn mein Wort ist von ungewöhnlicher Kraftwirkung, weil es eine unmittelbare Ausstrahlung meiner selbst ist. Die Seelen im Jenseits fühlen diese Kraftwirkung offensichtlich, weil sie bei gutem Willen schlagartig zur Erkenntnis kommen und Licht wird, wo es zuvor dunkel war. Den Menschen auf Erden kann die Kraftwirkung nicht so offensichtlich bewiesen werden, denn es würde sie zur Annahme dessen zwingen, was in vollster Willensfreiheit von ihnen in ihr Herz aufgenommen werden muss, um für die Seelen Erfolg eintragend zu sein. Doch dann ist auch die große Wirkung unverkennbar. Und der Mensch wandelt sich und sein Wesen völlig um. Er gestaltet sich zur Liebe und wird also frei von jeglicher Fessel, um am Ende seines Erdenlebens nun als völlig vergeistigt, als gänzlich erlöst in das geistige Reich eingehen zu können. Ob auf Erden oder im jenseitigen Reich, immer muss ich meine Geschöpfe ansprechen, will ich von ihnen als Vater erkannt werden, dem sie als Kinder zustreben sollen in heißer Liebe. Es muss ihnen ein Ziel vorgehalten werden, ein vollkommenes Wesen, das sie erreichen wollen, weil sie fühlen, dass dieses Wesen sie liebt. Und das ist nur möglich dadurch, dass ich zu meinen Geschöpfen rede, damit sie auch glauben können an dieses Wesen, das sich ihnen offenbart. Ich muss mich allen meinen Geschöpfen zu erkennen geben als ein Wesen voller Liebe, Weisheit und Macht. Und darum müssen sie mich hören können, aber, um mich hören zu können, auch sich selbst öffnen, also sich aufschließen meiner Ansprache von oben. Dann aber strömt ihnen auch die Kraft zu von oben. Und dann müssen sie unbedingt auch fähig sein, alles das zu tun, was ich von ihnen verlange und ihnen durch mein Wort kundtue. Ihr Menschen seid kraftlose Geschöpfe, weil ihr unvollkommen geworden seid durch euren einstigen Abfall von mir. Eure Kraft würde niemals ausreichen, die einstige Vollkommenheit wieder zu erreichen. Darum muss ich euch zuvor mit Kraft versorgen, was nun geschieht durch die Zuleitung meines Wortes, das ich mit meiner Kraft gesegnet habe. Und immer neue Kraft strömt euch nun zu, je öfter ihr mich zu euch reden lasset. Je geöffneter euer Herz zur Entgegennahme meines Wortes ist, je mehr ihr wollet, dass ich euch anspreche und im Verlangen nach meinem Wort nun auch die ungewöhnliche Gnadengabe auswertet, indem ihr befolget, was ich euch zu tun heiße, und so also Schritt für Schritt zur Höhe schreitet mit dem Erfolg völligen Lösens von der Welt, die euch gefesselt hielt, ewige Zeiten hindurch. Wenn ich von euch verlange, dass ihr euch vergöttlichen sollet während eures Erdenlebens, so muss ich euch als schwache Wesen auch die Mittel geben, mein Verlangen ausführen zu können. Und diese Mittel sind Gnadengaben, ein Geschenk von mir, das euch Kraft gibt zum Aufstieg zur Höhe. Und das wirksamste Gnadenmittel ist mein Wort, das immer wieder aus der Höhe euch zugeht, das ihr aber auch besitzet in der Schrift, die von mir zeuget, wenn ihr nur bereitwillig euer Herz öffnet, dass ich euch anreden kann. Dann werdet ihr auch krafterfüllt alles tun, um meinen Willen zu erfüllen. Ihr werdet euch umgestalten zur Liebe und als freie Wesen eingehen können in das Reich des Lichtes. Amen.